Mein wird der Exosoldat zu dem Date zu dem Aal. Mein wird der Exosoldat zu dem Date zu dem Aal. All unsere Opfer, sie werden gejagt. Militär ist gesucht, dem Schatten die Krieger, wir sind Kritiker. Ich bin weiter trainieren wir hart, um euch an einem besonderen Tag. Der Treibjagd aus Susan, denn wir hätten die Beute verletzt durch die Nacht. Die grausamen Mecker, sie kennt keine Gnade. Ich komme bewaffnet mit grauner Visage, um mir dein Leben einfach zu nehmen. Mit der Axt in den Schädel, bis aufs Gehör. Trapp dir die Klinge tief in den Bauch, verbrenn mit Benzin auch deine Haut. Los, Rappe, lauf doch das Rennen, es wird nicht viel bringen. Ich komme mit Dingen, die deine Scheißbeine zertrennen. Fresse die Feinde und ihre Seelen wie ein Monster, der Tales of the Dark Side. Mach dich bereit, dass du bald stirbst, du dreckige Hure. Keiner der Menschen, der mir je entkommt. Die Treibjagd, sie hat für euch alle begonnen. Wenn die Sonne zur finsteren Stunde verschwindet, dann bin ich aktiv, ein Raubtier ist sie in seinem Gebiet. Aus um zu jagen und wenn die Laternen die Schatten dann werfen, dann siehst du mich creepen, um all diese wertlosen Leben endgültig zu vernichten. Treibjagd im Schutze der Nacht, du wirst umgebracht. Treibjagd, sie kommen, die Killer, sie ficken dich hart. Treibjagd mit den Messern bewaffnet, du beißt ins Gras. Treibjagd, unser Körper gezeichnet und auf dem Kriegsfahrt. Treibjagd im Schutze der Nacht, du wirst umgebracht. Treibjagd, sie kommen, die Killer, sie ficken dich hart. Treibjagd mit den Messern bewaffnet, du beißt ins Gras. Treibjagd, unser Körper gezeichnet und auf dem Kriegsfahrt. Wenn du denkst, mit der Stadt wirst du der King, komm mit mir in den Wald und ich zeig, wer du bist. Du rennst vor Polizei, ich kämpf gegen Militär. Ich bin drin, gut gestohlen, infiltriert. Treibjagd, durch den Wald jag ich euch tagelang, so lang bis ich euch pack. Camouflage, ich bin gut geplant, meine Waffen bereit, um euch zu jagen. Nachts, ich gerät in der Nacht aufgesetzt. Achte auf deinen Stellbären, Fallen aufgestellt. Du tappst hinein auf der Flucht vor dem Mörder. Voll deine Schreie und Schlag in dein Körper. Mit voller Wucht wie ein Vorschlaghammer. Triff dich die Axt und du hörst auf zu jammern. Denn dein Schädel, er wurde gespalten. Ich mache mich weiter, lass mich nicht aufhalten. Und es dauert nicht ganz so lang, bis ich auch den Rest ausfindig mach. Merk ich geschwächt, alle machen sie schlapp. Mit letzter Kraft bewegt sie sich voran, ziehen mein Bajonett, um sie abzustechen. Es ist eine Hure, schneid durch ihre Kehle. Der Rest dieser Sippe, sie wollten sich wehren, doch durch meine Klinge mussten sie sterben. Treibjagd im Schutze der Nacht, du wirst umgebracht. Treibjagd, sie kommen, die Killer, sie ficken dich hart. Treibjagd mit den Messern bewaffnet, du beißt ins Gras. Treibjagd, unser Körper gezeichnet und auf dem Kriegsfahrt. Treibjagd im Schutze der Nacht, du wirst umgebracht. Treibjagd, sie kommen, die Killer, sie ficken dich hart. Treibjagd.